Ja, dann herzlich willkommen, Norbert. Norbert Tränkle ist Mitglied der Krisisgruppe und wird uns heute was zur Handlungskrise des Staates und die gesellschaftliche Transformation erzählen. Norbert, damit gebe ich dir das Wort. Ja, danke schön, Stefan. Und guten Morgen zusammen. Frühe Stunde bei so einer Tagung sind wir natürlich im kleinen Kreis, aber das soll uns nicht stören. Dann können wir auch besser diskutieren. Ich werde ungefähr eine Dreiviertelstunde sprechen und dann haben wir noch eine gute Stunde für die Diskussion. Vielleicht vorab was, ich habe ein bisschen was am Titel geändert. Also in der Ankündigung hieß es Handlungskrise des Staates und gesellschaftliche Selbstorganisation. Das habe ich deswegen geändert, weil der Bogen doch ein bisschen sehr groß war, den ich da schlagen wollte. Das hat sich dann auch in der Vorbereitung so herausgestellt. Ich habe es jetzt also abgekürzt. Auch die Frage der Transformation ist am Schluss nur eher angeschnitten als genauer ausgeführt. Das können wir eventuell in der Diskussion vertiefen oder soweit ich weiß, gibt es ja auch noch Nachfolgetagungen in dieser Reihe, wo dann dieses Thema schwerpunktmäßig behandelt wird und da werde ich dann gegebenenfalls auch noch mal was zu sagen. Ja, also Handlungskrise des Staates. Was hat das jetzt in der Tagung zur Staatskritik zu suchen? Ich denke, es ist wichtig, den Staat in der bürgerlichen Gesellschaft immer im Kontext seiner Ups, Norbert, hörst du uns? Jetzt bist du bei mir eingefroren. Wie ist das bei den anderen? Mist. Ja, jetzt bist du wieder zu hören. Ja, ich habe leider eine schlechte Internetverbindung. Okay, vielleicht lässt du das Video aus und machst es so. Welches Video? Ach Dein so. Videobild. Ohne Bild. Ja, ist in Ordnung. Das ist jetzt eh klar, gerade weggeschaltet, das Video. Okay. Ja, okay, dann rede ich so. Wobei stehen geblieben? Ja, also historische Betrachtung des Staates und seiner Spielräume oder seiner Handlungsmöglichkeiten. Und insofern betrachte ich auch den Staat in seiner heutigen Form immer im Kontext einer grundlegenden Krise der kapitalistischen Gesellschaft, die ich jetzt hier nicht weiter ausführen werde, das kommt im Kontext vor. Aber vor diesem Hintergrund wäre also hier diese Präsentation oder dieser Vortrag auch zu sehen. Ja, vorab, bevor ich zu der mehr historischen Einordnung dieser Handlungskrise komme, muss natürlich erstmal kurz geklärt werden in groben Zügen, was ist das überhaupt, der Staat? Welche Stellung hat er in der bürgerlichen, in der kapitalistischen Gesellschaft? Warum gibt es überhaupt den Staat? Sehr grob gesagt können wir sagen, dass der Staat notwendig ist, weil die kapitalistische Gesellschaft auf eine ganz bestimmte Weise hergestellt wird, konstituiert wird. Also der Staat hat etwas zu tun mit der grundlegenden Beziehungsform in der kapitalistischen Gesellschaft oder der Beziehungsform, wie sich die kapitalistische Gesellschaft herstellt. Die kapitalistische Gesellschaft konstituiert sich auf widersprüchliche Weise. Es sind zunächst einmal die vereinzelten Einzelnen, die miteinander in Beziehung treten. Also die Gesellschaft ist zersplittert in vereinzelte Einzelne, grundlegender Unterschied zu allen vorherigen Gesellschaftsformen, wo eigentlich immer sozusagen an der Grundlage der Gesellschaft Formen der Vergemeinschaftung existierten, was nicht heißt, dass das in irgendeiner Weise besser oder schlechter war, sondern es ist erstmal nur ein analytischer Unterschied. Die kapitalistische Gesellschaft also setzt sich aus vereinzelten Einzelnen zusammen, die miteinander in Beziehung treten, und zwar auf bestimmte Weise, nämlich indem sie ihre partikularen Interessen, ihre privaten Interessen gegeneinander verfolgen. Ja, ist also schon eine Widersprüchlichkeit, Gesellschaftlichkeit wird hergestellt in der Gegensätzlichkeit oder im Gegeneinander. Dazu braucht es eine bestimmte Form, oder es geschieht über eine bestimmte Form der gesellschaftlichen, für eine bestimmte gesellschaftliche Form, und das sind die Waren. Ja, also Menschen produzieren Waren oder verkaufen sich selbst ihre Arbeitskraft als Ware. Das heißt, sie setzen die in Beziehung über Waren, beziehungsweise, um es genauer zu sagen, über die Arbeit, die in diesen Waren dargestellt wird. Das ist ein zentraler Unterschied, den ich jetzt, oder ein zentraler Punkt, den ich jetzt hier nicht weiter ausführe, aber wo ich auch hier nochmal auf die entsprechenden Analysen von Moshe Postone und auch aus unserem Kreis von der Krisisgruppe verweise. Also das in Beziehung setzen, Vermittlung über die Arbeit in Gestalt der Waren. Das heißt aber, Gesellschaftlichkeit wird hier hergestellt in der Form der Privatheit. Also eine schon eine sehr paradoxe Form oder widersprüchliche Form, wie Gesellschaftlichkeit hergestellt wird. Daraus, Moment, wieso habe ich das eigentlich? Ah ja, so. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit des Staates. Weshalb? Weil das gesellschaftliche Allgemeine in den Beziehungen nicht vorkommt. Ja, die Beziehungen sind ja private Beziehungen. Es werden Dinge hergestellt, es wird gearbeitet, um diese Arbeit in Dingen, in Waren darzustellen. Und über diese Waren setzen sich die Menschen miteinander in Beziehung. Eine private Form also. Das gesellschaftliche Allgemeine kommt in den Beziehungen nicht vor. Und deshalb muss es sich als abgesonderte Instanz herstellen, also das, oder anders gesagt, das gesellschaftliche Allgemeine wird an eine abgesonderte Instanz delegiert, die sich gegenüber der Gesellschaft verselbstständigt und eine bestimmte Form von Herrschaft darstellt, nämlich den Staat. Und diese abgesonderte Instanz, der Staat, gewährleistet zum einen, ganz allgemein gesagt, den gesellschaftlichen Rahmen, in dem die Konkurrenz stattfindet, oder vielmehr in dem die ganze Form der Vergesellschaftung stattfindet. Und dazu gehört auch, dass er die gesellschaftliche Kohärenz herstellt, und zwar gegen die Dynamik der Konkurrenz. Also wenn die Privatinteressen gegeneinander stehen, eine Vielzahl von Privatinteressen gegeneinander stehen, vereinzelte Einzelne gegeneinander ihre Interessen vertreten und darüber Gesellschaft herstellen, da ist das eine enorme Dynamik, die die Gesellschaft sprengen würde in Kürze. Deshalb braucht es diese Instanz, das Ganze zusammen. Ja, das ist auch die Funktion des Staates im Kontext dessen, was ich gerade gesagt habe, also den Rahmen herstellen, die Kohärenz gewährleisten. Der Staat muss zunächst einmal die grundlegenden Formprinzipien der Vergesellschaft oder der kapitalistischen Gesellschaft sichern. Das ist vor allem die Rechtsform, also es Warenbeziehungen sind immer Rechtsbeziehungen. Ja, also es treten sich Gleiche gegenüber, in dem Sinne, dass sie sich als Gleiche anerkennen, Tauschverhältnis. Und damit hängt zusammen, dass die Dinge, die Waren, immer auch Privateigentum sind. Also ich verfüge über meine Ware, und nur deswegen, weil ich über sie verfüge, kann ich sie auch weggeben und erhalte dafür eine andere Ware oder Geld. Das heißt, Privateigentum ist zunächst einmal die allgemeine Form, in der die Voraussetzung, damit die Waren, allgemeinen Warenbeziehungen stattfinden. Es ist natürlich dann aber gleichzeitig auch zu sagen, dass der Staat das Privateigentum, das heißt natürlich auch, dass das Privateigentum insofern abgesichert wird, als eben die einen viel, die anderen wenig oder auch gar nichts haben oder nur über ihre Arbeitskraft verfügen. Das heißt, der Staat ist auch in dieser Hinsicht natürlich immer auch Herrschaftsinstanz, als er die Beziehungen, die per se in der kapitalistischen Gesellschaft von Ungleichheit und Gegensätzlichkeit geprägt sind, dass er diese Beziehungen im Rahmen des Rechts aufrechterhält. Zweiter wichtiger Punkt, die Bereitstellung der allgemeinen Voraussetzungen der Warenproduktion. Also es braucht immer auch eine materielle Infrastruktur, eine öffentliche Infrastruktur, Verkehr, Kommunikation und so weiter, Bildungssystem, Gesundheitssystem etc. Also alles Dinge, die nicht so ohne weiteres oder in der Regel eben nicht, jedenfalls nicht im großen Maßstab von privatkapitalistischen Unternehmen hergestellt werden können, es sei denn, der Staat beauftragt sie, aber dann ist ja quasi der Staat auch derjenige, der bezahlt und die Unternehmen sind nur die Ausführenden. Also hier ist der Staat zuständig, er muss das aufrechterhalten. Ohne das würde die gesamte Warenproduktion nicht funktionieren. Es gehört weiterhin dazu, dass die Konkurrenz, ich hatte es eben schon gesagt, befriedet werden muss. Also es muss gewissermaßen die Kohärenz darüber hergestellt werden, dass die Konkurrenz nicht ausartet in Gewalt. Ja, also in der Konkurrenz ist per se schon immer das Prinzip der Gewalt angelegt. Ich will den anderen übervorteilen. Also diese Konkurrenz oder ich oder diejenigen, die wenig haben, wollen sich es nicht gefallen lassen, dass die anderen mehr haben oder dass sie ausgebeutet werden, indem ihre Arbeitskraft angekauft wird. Also das wird befriedet und zwar durch rechtliche Kodifizierung. Also werden Rechte zugeteilt, zum Beispiel Fabrikgesetzgebung, Arbeitsgesetzgebung, Sozialgesetzgebung. Und es werden die Partikularen politisch kanalisiert. Also sie stellen sich dann da in Parteien, im Parlament oder auch in Lobbygruppen, was auch immer, die dann entsprechend versuchen, ihre Interessen im Rahmen der vorgegebenen Normen quasi friedlich zu vertreten, durchzusetzen. Dazu kommt dann natürlich auch noch nach außen hin die Vertretung, sozusagen die Zusammenfassung der partikularen Interessen innerhalb eines Staates nach außen hin, also gegenüber anderen Staaten. Da tritt dann der Staat auf als der Nationalstaat, als der Repräsentant von uns allen, wie es dann heißt. Ja, dazu gehört dann auch eine gewisse Identifikation mit dazu. Thema, was ich jetzt hier nicht weiter anschneiden will, also die Identifikation mit dem Staat in Form des Nationalismus. Das spare ich hier mal aus, weil sonst würde das Ganze zu sehr ausufern. Ich komme am Schluss nochmal darauf zurück, weil das ein Aspekt ist, der heutzutage natürlich wieder eine wichtige Rolle spielt. Gut, soweit zum Grundsätzlichen und vielleicht um noch eine zusätzliche Anmerkung dazu. Wenn man vom Staat als der ausgesonderten, abgesonderten Allgemeinheit spricht, könnte der Eindruck entstehen, und so wird es auch in der bürgerlichen Theorie oft verhandelt, der Staat ist also eine neutrale Instanz, die über allem steht, eine Art Schiedsrichter, der alle Privatinteressen gleichermaßen berücksichtigt. Und das ist natürlich nicht der Fall. Also es gibt immer eine Konkurrenz der Privatinteressen. Es gibt stellt sich der Staat, eine wesentliche Aufgabe des Staates ist das Gleichgewicht dieser Interessen in irgendeiner Weise oder die Kohärenz dieser Interessen in irgendeiner Weise herzustellen. Aber wie das geschieht, das verändert sich je nach historischer Situation und nach gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen, also welche gesellschaftlichen Gruppen besonderes Gewicht haben, sich durchsetzen können. Und die historische Situation ist eine, die nicht, das ist vielleicht noch ein Punkt, der auch wichtig ist im Unterschied zu Theorien, Hegemonietheorien à la Gramsci und Poulantzas. Es gibt natürlich diesen Kampf der Interessen, die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse sind unterschiedlich von Staat zu Staat und historischer Situation, aber sie verändern auch nicht, also die historische Situation bewegt sich auch unabhängig von diesen gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen, weil die kapitalistische Gesellschaft einer historischen Eigendynamik unterliegt, die nicht kontrollierbar ist. Das ist ein wichtiger Punkt, weil sich das dann gewissermaßen dem Zugriff der Politik und diesem Kampf der Kräfteverhältnisse entzieht. Über allem gibt es natürlich ein allgemeines gemeinsames Interesse, nämlich Aufrechterhaltung der Kapitalakkumulation, weil das die allgemeinste Voraussetzung ist für die kapitalistische Produktions- und Lebensweise, von der wir alle hängen. Ja, alle Menschen in dieser Gesellschaft, wir alle hängen davon ab, weil wir von dem Geld, weil wir von den Waren abhängen, die produziert werden, oder das Geld, was in irgendeiner Weise umverteilt wird oder durch die Verkauf der Arbeitskraft auch wir es erhalten, um davon zu leben. Und insofern hängen wir alle auch von dieser Kapitalakkumulation ab, solange dieses System existiert. Gut, das so weit, so fort. Also wir sind damit auf dem Feld der Politik. Die Politik ist eigentlich nichts anderes als die Form, Handlungsform, in der dieser Grundkonsens hergestellt wird, in dem auch Legitimation immer wieder hergestellt werden muss, um den Bestand des Staates zu gewährleisten. Soweit zum Grundsätzlichen. Jetzt komme ich dann zu der historischen Situation. Auch da fange ich nicht gleich in der Jetztzeit an, sondern zunächst einmal ein kurzer Rückblick auf die Blütezeit der Konsenspolitik, nämlich die Zeit des fordistischen Booms in der Nachkriegszeit. Das ist eigentlich die Zeit, die immer gerne auch, die oft beschworen wird als goldene Zeitalter, oft auch wir wollen dahin zurück. In dieser Zeit gelang es tatsächlich in den kapitalistischen Zentren, muss man immer dazu sagen, die Partikularinteressen in einer relativ friedlichen Weise auszutarieren. Friedlich heißt nicht, dass es keine Konflikte gab, aber doch keine direkt kriegerischen Konflikte in den Staaten. Das heißt, und dafür gab es Voraussetzungen. Die Voraussetzungen waren schlicht und einfach eben dieser fordistische Boom, der auf Massenarbeit beruhte, bedeutete, dass der Konflikt zwischen Arbeit der Mittelpunkt der Gesellschaft auseinandersetzt war und dass sich alle anderen Interessen auch gruppierten und auf die sie sich bezogen. Dazu kam, dass wegen dieser Massenarbeit es eine hohe Nachfrage nach Arbeitskraft gab und daher auch die Verhandlungsposition der Lohnarbeitenden gegenüber dem Kapital sehr gut war. Und als dritter wichtiger Punkt, die ökonomische Aktivität war sehr stark auf den Nationalstaat orientiert. Das heißt, es gab auch wirklich einen gemeinsamen Rahmen. Ja, wenn wir von Staat reden, reden wir immer vom Nationalstaat. Und Politik ist deswegen auch immer orientiert auf den Nationalstaat. Es gibt natürlich auch eine internationale Politik, aber das ist dann immer eine Frage, die dann von den Staaten ausgeht, untereinander. Also der gemeinsame Rahmen, ökonomische Aktivität, nationalstaatlicher Rahmen war gegeben und insofern auch die Voraussetzung für eine eine gute Voraussetzung für eine politische Moderation des Konflikts zwischen Kapital und Arbeit. Und es gab ein allgemeines Interesse an Infrastruktur, Daseinsvorsorge etc. Diese Blütezeit der Konsenspolitik, ja, währt nicht sehr lange. Sie gerät schon in den 70er Jahren in die Krise, wie wir alle wissen. Das kann ich jetzt, das ist ja empirisch alles, kann ich das relativ kurz fassen. Das ist das Wesentliche, die Krise des Faschismus löst eine Handlungs- und Legitimationskrise stark aus. Und hier zeigt sich auch, dass diese Handlungs- und Legitimations- oder Handlungsspielräume und die Möglichkeiten zur Selbstlegitimation des Staates nicht einfach von den Kräfteverhältnissen abhängen, sondern von, wie ich eben schon sagte, einer zugrunde liegenden historischen Entwicklung, die nicht kontrollierbar ist. Und dieser historische Prozess, dem die kapitalistische Gesellschaft unterliegt, besteht in der Tendenz darin, dass die Arbeit, lebendige Arbeit verdrängt wird zugunsten der Produktivkraft Wissen. Und genau das, auf der Ebene hat es einen großen Schub gegeben in den 70er Jahren oder ab Beginn der 70er Jahre, nämlich die sogenannte dritte industrielle Revolution, die zu einer massenhaften Verdrängung von Arbeitskraft führt und damit die Grundlage zerstört für eine kraftvolle Interessensvertretung der Lohnarbeitenden. Also das ist sozusagen eine Voraussetzung, eine objektive Voraussetzung, die wegfällt für diese Konsenspolitik und die auch dazu führt, dass die Instrumente der keynesianischen Wirtschaftspolitik und dem, was man so sozialdemokratischen Interessenausgleich genannt hat, diese Instrumente versagen. Es kommt zu Wirtschaftskrise, Stagflation, also Inflation und Rezession zusammen, Massenarbeitslosigkeit, Staatsverschuldung. Die Folge ist eine ungeheure Legitimationskrise des Staates. Die Erwartungen an den Staat, dass der das alles regelt, waren sehr hoch gehängt durch die vorhergehenden Jahrzehnte. Und plötzlich zeigt sich, der Staat kann das ja gar nicht regeln. Und erst das öffnet den Raum für die neoliberale Revolution. Also die neoliberale Revolution wird ja oft so dargestellt, ja, Verschwörung von entsprechenden Kräften oder Lobbyarbeit von die das Ganze vorbereitet haben. Das gibt es natürlich alles. Es gibt natürlich eine entsprechende Vorbereitung des Neoliberalismus, vor allem im intellektuellen Bereich, Sektor seit schon Ende des Zweiten Weltkrieges. Aber diese Kräfte konnten sie nicht durchsetzen, solange diese Konsenspolitik funktionierte, solange also der Fordismus auch noch funktionierte. Und sie setzen sich erst dann durch, als diese Grundlage wegbricht und damit auch eine Legitimationskrise des Staates entsteht. Und das öffnet den Raum für die neoliberale Revolution. Die argumentieren jetzt, ihr seht ja, der Staat kann das gar nicht regeln. Und das Argument der Neoliberalen ist, der Staat hat zu viel Verantwortung übernommen, soll zu viel machen, Dinge, die er gar nicht machen kann. Und deswegen brauchen wir weniger Staat. Ja, das ist ja die Grundtendenz des Neoliberalismus, den Staat zurückschneiden. Im Grunde handelt es sich dabei aber auch um eine Ausweichbewegung. Also der Neoliberalismus löst die staatliche Handlungskrise nicht, ja, sondern er weicht die in gewisser Weise aus, indem er nämlich sagt, der Markt kann das besser regeln, ja, so die Überschrift. Und das heißt, er stellt sich natürlich dar, der Neoliberalismus als, oder neoliberale Politik stellt sich dar als eine, die entschlossen handelt. Ja, wir können da denken etwa an Margaret Thatcher in Großbritannien, die brutal vorgeht gegen die Gewerkschaften. Ebenso auch Ronald Reagan in den USA, das waren ja so die Vorreiter. Oder natürlich den ersten Vorreiter Chile, schon nach dem Putsch von 1973. Also die neoliberale Politik stellt sich als eine dar, die handelt, im Unterschied zum Staat, der durch die Krise des Fordismus gelähmt ist. Aber dieses Handeln ist ein zerstörerisches. Ja, es werden die fordistischen Strukturen werden zerschlagen, der Staat wird zurückgeschnitten, auf minimale Funktionen, allgemeine Aufgaben werden kaputt gespart oder privatisiert. Und gleichzeitig geht damit einher, dass die Verantwortung politisch und ideologisch delegiert wird, und zwar an die vereinzelten Einzelnen. Es wird gesagt, die Einzelnen sind verantwortlich, jeder und jede ist verantwortlich für sein oder ihr Glück. Der Markt regelt das alles, und damit sind wir eigentlich bei der Logik der neoliberalen Strategie, die sagt, die man so interpretieren kann, also wenn der Staat gar nicht zuständig ist, kann er auch nicht versagen. Ja, insofern haben wir es hier mit einer Ausweichbewegung zu tun vor einer Aufgabe, Zurückweichen vor Aufgaben des Staates, die der Staat tatsächlich aufgrund der strukturellen Bedingungen nicht mehr lösen kann. Nur ist die Übergabe an den Markt, also das Zurückschneiden des Staates, auch keine Lösung, sondern nur für eine vorübergehende Verschiebung des Problems, wie wir gleich auch noch sehen werden. Zunächst mal gibt es eine neoliberale Hegemonie, ganz klar, vor allem 80er, späte 80er, dann 90er Jahre, zum Teil noch die Nuller Jahre. Das hat auch seine Hintergründe, seine strukturellen Hintergründe. Also zum einen gelingt es dem Neoliberalismus tatsächlich, die Stagnation und Stagflation, Wirtschaftskrise zu überwinden oder besser gesagt eigentlich zu verschieben. Und zwar, indem die Dynamik der Kapitalakkumulation an die Finanzmärkte verschoben wird. Also da findet dann plötzlich hat das Kapital wieder Möglichkeiten zu akkumulieren, sich zu vermehren, und zwar durch Vorgriff auf zukünftigen Wert, auf fiktives Kapital. Das ist ein Punkt, den ich hier auch nicht weiter ausführen will. Da gibt es ja verschiedene Texte und Vorträge von uns zu dem Thema. Aber es findet hier ein Boom statt, der plötzlich eine andere Grundlage hat als die Massenarbeit. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, ja, zum Fordismus. Die Massenarbeit ist nicht mehr im Zentrum, sondern im Zentrum stehen die Finanzmärkte. Dazu kommt dann der Zusammenbruch des Staatssozialismus, ja, der mit so einem Siegesbewusstsein einhergeht. Ja, die Marktwirtschaft ist alternativlos, der Westen hat gesiegt und so weiter und so fort. Das verstärkt natürlich die neoliberale Hegemonie. Und was die gesellschaftlichen, gesellschaftspolitischen Strukturen angeht, kommt sicherlich dazu, dass die Individualisierung und Pluralisierung der Lebensstile, die ja einhergeht mit dem Neoliberalismus, auch für eine hohe Akzeptanz zunächst sorgt in den sogenannten neuen Mittelschichten. Also gab es ja eigentlich schon seit der 68er-Bewegung beginnt diese Kulturrevolution des Aufbrechens der verkrusteten Strukturen, des Fordismus. Und das ist aber noch, geht einher mit einer Gesellschaftskritik. Und es wird zunehmend dann übergeleitet in der neoliberalen Ära in so eine individualisierte, ich richte mich ein, ich kann meinen Lebensstil pflegen, die anderen sind mir egal. Also es geht einher mit einer Entpolitisierung und Entsolidarisierung innerhalb der Gesellschaft. Ja, diese neoliberale Hegemonie dauert im Grunde auch nicht sehr lange, ja, auch wenn wir es immer noch in der Praxis mit dem Neoliberalismus heute zu tun haben, dazu gleich mehr. Es kommt schon in den Nullerjahren wieder zu einer Handlungskrise und Legitimationskrise des Staates, schlicht und einfach, weil sich jetzt die Krisen deutlich bemerkbar machen, die von der neoliberalen Politik nur verdrängt wurden. Ja, also ohne das alles aufzulisten, wir erinnern uns an die verschiedenen Finanzkrisen schon Ende der 90er Jahre, dann die Krise der New Economy 2000, und dann natürlich die große Finanzkrise 2008. Ja, also es wird immer deutlicher, wie stark die Wirtschaft abhängig ist von den Finanzmärkten und wie stark die gesamte Gesellschaft von den Finanzmarktkrisen getroffen wird. Und da wird dann der Ruf nach der Politik wieder laut zunehmend. Es wird gesagt, der Markt kann ja gar nicht alles richten. Also was wir heute hören, das ist ja schon seit Anfang der Nullerjahre, sich das ja aufgebaut, der Markt kann nicht alles richten. Die Politik soll wieder aktiver werden, aber es zeigt sich auch, dass die Grundlagen für eine Konsenspolitik nicht mehr da sind. Also die objektiven Grundlagen fehlen im Grunde und damit funktioniert das auch nicht mehr so richtig. Immer nur partiell oder in einzelnen Ländern punktuell, dass bestimmte Maßnahmen des Neoliberalismus zwar zurückgenommen werden, aber es trotzdem kein Zurück zu dieser Konsenspolitik gibt, und zwar deswegen, weil die Verschiebungen, die stattgefunden haben aufgrund der strukturellen Entwicklung, dieser historischen Dynamik des Kapitalismus, die nicht kontrollierbar ist, diese Entwicklungen können nicht einfach politisch zurückgenommen werden. Also die Kapitalakkumulation ist angewiesen auf die Finanzialisierung, und nicht mehr stark auf die Arbeitskraft. Das bedeutet aber, dass auch die Arbeitskraft eine extrem oder die Lohnarbeitenden eine extrem schlechte Position haben, um ihre Interessen zu vertreten. Die Wirtschaftspolitik ist abhängig von der Finanzmarktdynamik und dem Weltmarkt. Das heißt, wenn es Krisen gibt, bleibt dem Staat eigentlich gar nichts anderes übrig, als die Finanzmärkte wieder, als die Finanzinstitutionen, das Bankensystem zu retten, das Finanzsystem zu retten, das Bankensystem zu retten, durch entsprechende Subventionen, durch niedrige Zinsen und so weiter und so fort, weil davon die ganze Wirtschaft abhängt. Ja, also insofern ist die Rede davon, dass das alternativlos war in der Finanzkrise 2008, die Finanzmärkte oder das Bankensystem zu retten, das ist systemisch gesehen nicht verkehrt. Ja, es ist tatsächlich so, dass das ganze System daran hängt. Aber das bedeutet eben auch, macht eben sichtbar, dass hier die Politik im Grunde nur ausgewichen ist. Und auf Grundlage dessen, also vom Hintergrund dieser objektiven Verschiebungen, ist dann also es kommt noch hinzu, dass auch die soziale Spaltung, die ja im Neoliberalismus extrem zugenommen hat, auch grundsätzlich eine kollektive Interessensvertretung untergräbt. Und ein Punkt, den ich jetzt hier nur anschneiden möchte, der aber auch ganz wichtig ist: Es gibt eine Vervielfältigung der partikularen Interessen, Individualisierung, es wird alles Mögliche rechtlich kodifiziert und das führt auch zu einer Selbstblockade des Staates. Das heißt, es sollen alle möglichen Interessen berücksichtigt werden. Auch Umweltinteressen, Lärmschutz, Feuerschutz, Datenschutz und so weiter, das ist alles kodifiziert worden. Es kann aber eigentlich gar nicht alles jeweils berücksichtigt werden, sodass es zu einer entsprechenden Blockade kommt. Was ist die Konsequenz? Also die neoliberale Praxis findet weiterhin statt, weil die Grundlagen dafür ja weiterhin für ein Umschwenken zu einer sozialdemokratischen Konsenspolitik, um das mal so zu nennen, die Grundlagen sind nicht da. Also die neoliberale Praxis findet weiterhin statt, obwohl die ideologische Hegemonie schwindet. Und das führt zu einer zunehmenden Legitimationskrise der Politik. Also da heißt es dann, ja, die Politik, die sind unfähig, korrupt, also so Formen der regressiven Politikkritik. Ein wichtiger Punkt kommt noch dazu, und das sind die verdrängten Kosten. Ja, also der gesamte Boom der kapitalistischen Zentren bis in die 70er Jahre, aber eigentlich bis heute, beruht darauf, dass alle möglichen Kosten verdrängt, externalisiert wurden. Das gilt zum einen natürlich für die ökologischen Kosten. Also da wurde ganz viel einfach ausgelagert, sogenannte schmutzige Industrien wurden einfach ausgelagert, der Müll wird exportiert und so weiter. Wir kennen das alles, die Rohstoffe in Ländern abgebaut, die dann hier verbraucht werden, Landschaften platt gemacht, um dort agrarindustrielle Komplexe auszuziehen, von denen hier dann Soja angebaut wird, zum Beispiel, um hier Fleischproduktion massenhaft zu ermöglichen und so weiter und so fort. Also also es gibt eine Externalisierung der ökologischen Kosten, es gibt eine Ausbeutung des globalen Südens, und alle diese verdrängten, ich habe es jetzt verdrängte Kosten genannt, machen sich zunehmend aber auch bemerkbar in den kapitalistischen Zentren, über die ökologische Krise, die immer spürbar wird, über die gescheiterten Versuche, periphere Krisenregionen zu pazifizieren, militärisch. Also wenn wir denken an den Irakkrieg zum Beispiel, wo es dann hieß, unter der Bush-Regierung, wir bringen hier Freedom and Democracy. Und was sie gebracht haben, war eine Beschleunigung des ohnehin schon stattfindenden Staatsverfalls mit entsprechend katastrophalen Folgen für die Menschen dort. Und entsprechend kommen natürlich auch, versuchen auch die Menschen aus diesen Regionen hierher zu kommen. Das heißt, es wird eigentlich immer sichtbarer, dass die kapitalistische Produktions- und Lebensweise katastrophale Folgen beitigt, die auch von der Politik nicht bewältigt werden können, sondern die von der Politik, wo der Staat eine ganz aktive Rolle gespielt hat, diese Folgen und diese Kosten zu verdrängen, zu externalisieren. Und jetzt kommt aber der Punkt, wo es eigentlich eine Lösung durch die Politik gefordert wird. Und genau das ist aber gar nicht möglich. Also da ist der Staat überfordert, da ist die Politik überfordert, weil ja das ganze System auf der Externalisierung beruht. Das verschärft die Legitimationskrise des Staates. Also es wird eigentlich sichtbar, der Staat ist hier jemand, der ist eine Instanz, die zwar ungeheuer viel Macht hat, aber gegenüber den existenziellen Problemen, die sich stellen, zunehmend handlungsunfähig wird. Auf diese Legitimationskrise gibt es verschiedene Antworten. Es gibt natürlich auch linke Proteste, Occupy, es gibt die Bewegungen in Spanien und Griechenland. Also es gibt natürlich auch emanzipatorische Antworten darauf. Aber was sich zunächst mal dann in den letzten Jahren zunehmend durchgesetzt hat, sind rechte Antworten auf diese Legitimationskrise des Staates. Das funktioniert grob gesagt so, dass also quasi die Handlungskrise des Staates wird durchaus thematisiert. Also der Staat handelt nicht adäquat im Sinne dieser rechten Ideologie. Also es wird sozusagen das aufgegriffen, die Handlungskrise des Staates wird aufgegriffen und wird auf eine ganz bestimmte Weise interpretiert. Das sind dann die Eliten, die entweder nicht wollen oder korrupt sind, die entsprechenden nationalen Kollektive verraten und so weiter, oder auch die rassistisch aufgeladenen, die Weißen verraten gegenüber den Menschen anderer Herkunft, anderer Hautfarbe etc. Und also hier gibt es eine Anrufung von imaginierten Gemeinschaften oder von kollektiven Identitäten, die national und rassistisch definiert sind, also weiße Identität. Und es wird versucht, darüber eine Handlungsfähigkeit herzustellen. Und zwar handeln diese rechten Regierungen, soweit sie an die Macht, oder die rechten Parteien, soweit sie an die Macht kommen, handeln durchaus, ja, in ihrem Sinne, nämlich sie handeln in Form nationalistischer Abschottung, nationalistischer Abgrenzung, rassistischen Ausschluss, Versuch, eine geschlechtliche Renormierung wiederherzustellen. Also wir können das ja beobachten in ganz, ganz kleinen Ländern wie Polen und Ungarn, aber natürlich vor allem oder auch sehr stark eben in den USA unter der Regierung von Donald Trump. Bolsonaro ist eine andere Figur, also gibt es eine ganze Reihe von Figuren, die dafür stehen, ja, wo quasi Handlungsfähigkeit demonstriert wird, aber auf eine ganz bestimmte Weise, nämlich indem die gesellschaftliche Spaltung verschärft wird. Und zwar gewaltsam, und indem quasi die gesellschaftliche Kohäsion immer weiter zerstört wird. Ja, also es ist eigentlich paradox, ne? Die rechte Identitätspolitik tritt an gegen oft auch mit einer Kritik am Neoliberalismus, nicht immer, aber sehr oft, und kritisiert auch so diese Marktorientierung und die Zerstörung der gesellschaftlichen Kohäsion, aber gerade durch ihre Identitätspolitik, durch die Art, wie gehandelt wird, Ausgrenzung, Abgrenzung, Renormierung, wird die gesellschaftliche Kohäsion zunehmend zerstört. Und zwar jetzt nicht mehr im Namen des Marktes, sondern im Namen des Volkes. Da gibt es also eine allgemeine Tendenz, also um vielleicht das nochmal so ein bisschen nachzuzeichnen, was es mir geht. Eine allgemeine Tendenz, die sich abzeichnet, der Zerstörung des Staates, der Zerstörung der Handlungsfähigkeit des Staates, die darauf hinausläuft, dass Staaten tendenziell zerfallen. Und da gibt es verschiedene Formen, wie sich das äußert. In den kapitalistischen Zentren äußert sich das sehr stark in diesem Konflikt zwischen dem Lager der rechten Identitätspolitik und dem liberal und dem anderen Lager, dem eher liberaldemokratischen Lager, was versucht, quasi diese Werte zu verteidigen oder diese Strukturen noch zu verteidigen, was sich immer mehr zuspitzt als ein identitärer Konflikt, bis hin zu Tendenzen des Bürgerkriegs, wie wir es eben ja auch gesehen haben bei der Amtsübergabe von Donald Trump. Das ist so die eine Tendenz. Es gibt die verschiedene Formen, wie sich das äußert, wenn wir ein autoritäres Regime wie Russland nehmen zum Beispiel. Da ist es zwar zunächst mal oberflächlich gesehen relativ stabil. Der Staat hat sehr viel Macht, kontrolliert die Gesellschaft, aber gleichzeitig bauen sich ungeheure Spannungen auf, die jetzt dann aber eher dazu führen, dass sich über kurz oder lang andere Fraktionen durchsetzen, die jetzt nicht unbedingt besser sind, ja, also, sondern eigentlich geht es darum, dass bestimmte, ich nenne es mal so, Rackets, Banden sich um den Staat streiten, sich um die Aneignung des Staates und des Reichtums, den der Staat repräsentiert, streiten und versuchen, sich gegenseitig von der Macht zu drängen. Da gibt es natürlich auch emanzipatorische Kräfte, aber es gibt eben auch verschiedene, sagen wir mal, Mafia-Fraktionen, um das mal so zu nennen, die da um die Macht kämpfen und versuchen, sich gegenseitig zu verdrängen. Also es gibt verschiedene Formen, wie sich dieser Staatszerfall oder die Kohärenz des Zerfall der staatlichen Kohärenz äußert, je nachdem, welche Position ein Land jeweils hat in der Hierarchie der Nationalstaaten. Natürlich gibt es Gegenkräfte. Ja, gerade in den kapitalistischen Zentren gibt es sehr starke Gegenkräfte. Bewegungen, die für eine solidarische Gesellschaft kämpfen, die sich auch wehren gegen die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen. Ja, also um nur einige Stichpunkte zu nennen, die Klimabewegung, die feministische Bewegung, die sehr stark und queere Bewegungen, die sehr stark sind, gerade auch in Lateinamerika, antirassistische Bewegungen in aller Welt, wir denken da natürlich auch an USA, Black Lives Matter und so weiter. Also es sind alles Bewegungen, die im Grunde sich gegen die zunächst mal bestimmte Anliegen vertreten, aber der Sache nach etwas anderes repräsentieren als partikulare Interessen. Also hier geht es ja nicht einfach darum, dass bestimmte Interessen von Arbeitskraft, von Arbeitskraftverkäufern, von was weiß ich, von Kapitaleignern oder was auch immer jeweils oder Agrarproduzenten und so weiter vertreten werden, sondern hier geht es eigentlich um Anliegen, die über die Beschränktheit partikularer Interessen hinausweisen und aufs Ganze zielen. Also hier geht es darum, um die natürlichen Lebensgrundlagen, um solidarische Gesellschaft, gegen Herrschaft und so weiter. Das sind Anliegen, die lassen sich nicht so in dieses Schema der partikularen Interessen pressen, weisen darüber hinaus. Aber es fehlt eine emanzipative Perspektive. Und deswegen bilden sich natürlich auch Zweckbündnisse mit den liberaldemokratischen Kräften, zum Beispiel gegen Trump, ja, die ja auch vollkommen richtig sind, also um eine Figur wie Trump hinauszudrängen aus der Regierung, sind solche Zweckbündnisse ja auch notwendig und richtig. Trotzdem kann es sich nicht darin erschöpfen, weil es letztlich für eine Erneuerung einer sozialdemokratischen Politik keine Grundlage gibt, eine Konsenspolitik in diesem Sinne. Und deswegen braucht es eine emanzipative Perspektive, die über Staatenpolitik hinausweist, und die fehlt bisher. Damit sind wir dann auch schon, komme ich dann eben zu dem letzten Punkt der Transformation, den ich hier nur ganz kurz anschneiden werde, wie ich schon sagte. Die Frage, was heißt dann eigentlich Transformation? Grob gesagt, die Perspektive müsste darin bestehen, den Staat in die Gesellschaft zurückzunehmen. Ja, also ich hatte ja eben am Anfang gesagt, was ist der Staat? Der Staat ist Ausdruck einer Gesellschaft, die sich über die Vermittlung von vereinzelten Einzelnen konstituiert, also dass vereinzelte Einzelne sich gegenübertreten und ihre Beziehung herstellen, indem sie ihre partikularen Interessen verfolgen in der Produktion von Waren, über die Vermittlung über die Arbeit. Und deswegen braucht es diese abgesonderte Instanz. Eine Gesellschaft, die aber auf freier Kooperation beruht, auf Selbstorganisation beruht, braucht keine abgesonderte Instanz, weil das Allgemeine ja schon in den Beziehungen selbst aufgehoben ist. Und insofern, daraus ergibt sich auch die Perspektive eines Kampfs um gesellschaftliche Transformation. Nämlich im Wesentlichen ist das der Kampf um die Aneignung des gesellschaftlich Allgemeinen, wenn man so will, die Wiederaneignung und die Transformation des gesellschaftlich Allgemeinen. Also es geht jetzt nicht einfach darum, den Staat zu erobern, ja, das ist so die klassische Revolutionsperspektive, aber es geht auch nicht darum, sich vom Feld der Politik zurückzuziehen und zu sagen, wir machen unser eigenes Ding, sondern das gesellschaftlich Allgemeine ist da, das muss irgendwie angeeignet werden, das ist in Form des Staates und der Politik da, das heißt, wir müssen uns auf dieses Feld der Politik begeben, aber nicht um dort Politik zu betreiben, sondern um die staatlichen Funktionen schrittweise zurückzudrängen und nach und nach eine neue Vergesellschaftungsweise aufzubauen. Das ist jetzt wirklich nur eine ganz grobe Andeutung, Thema, was wir dann vielleicht in späteren Veranstaltungen oder nicht vielleicht, sondern vertiefen sollten. Und damit ende ich hier und wir können dann in die Diskussion gehen. Ich mache jetzt mal meine Kamera an und dieses Bild hier aus, wenn das irgendwie geht. So. You are now unmuted. Ja, vielen Dank, Norbert. Noch eine kleine Bitte. Könntest du deine Präsentation downloadbar machen? Das kannst du tun, indem du auf dieses Plus-Symbol klickst und dann müsste stehen, Präsentation hochladen oder so. Und dann kriegst du die angezeigt, die du jetzt hochgeladen hast und da gibt es so ein Blattsymbol mit einem Pfeil nach unten, so ein Papierblattsymbol mit einem Pfeil nach unten. Und da kannst du das freigeben, dass diejenigen, die es möchten, es runterladen können. Okay, Kriegst du das hin? ich probiere es. Bestätigen. Was? Hm? Reizung hochladen, hochladen, sagt er. Ja, hochgeladen hast du es ja schon, du müsstest die Ja, Liste. aber der lädt jetzt nochmal hoch irgendwie. Okay. War nicht. So, jetzt sagt er mir aktuelle Präsentation. Und jetzt in der Übersicht der Präsentation müsste so ein Papierblattsymbol sein mit einem Pfeil nach unten. Pfeil nach unten. An Breite anpassen, vergrößern. Mehr Benutzermodus starten, ist es das? Nee. Okay, dann übergehen wir das jetzt mal etwa, sonst hängen wir da noch fest und gehen in die Diskussion. Ich schick's dir, dann kannst du das vielleicht machen, Stefan. Okay. Schick dir eine Mail damit, gerade mal, ja? Alles klar. Dann gibt es jetzt schon eine Frage im Chat und eine Meldung. Bist du gerade? Ah ja, du bist noch beschäftigt. Kleinen Moment, eine Minute. Ich mache nur gerade den. Ich schicke dir nur gerade die Präsentation. Dauert nicht lang. Moment. Ohne Betreff senden. Okay, also ist jetzt unterwegs, wie du das dann irgendwie arbeitest. Klar. Jetzt Dann zu jetzt. den Fragen. Die erste Frage im Chat ist, was ist in dem Fall mit Politik gemeint, wenn du sagst, dass es nicht darum gehen soll, Politik zu machen? Ja, damit meinte ich jetzt, also wenn man Politik jetzt im strengen Sinne als das nimmt, ich habe jetzt hier Politik in diesem Fall im Sinne der institutionellen Handlungsform verwendet. Also so wie ich am Anfang gesagt habe, das Handlungsfeld der Politik ist die Herstellung von Konsens, von Legitimation für den Staat, ebenso in diesem Gegeneinander der Interessen eine irgendeine Form von Ausgleich zu schaffen, die gesellschaftlichen Konsens herstellt, wobei das ja auch immer, da ist sehr schön so die Formulierung von Gramsci, also so diese Mischung aus Konsens und Zwang, ne? Also dass da gleichzeitig auch immer Zwang dabei ist. Also Politik, das ist für die Institution, Politik als institutionelle Handlungsform. Wenn ich jetzt gesagt habe, Transformation in der heutigen Zeit bedeutet, bitte? Transformation in der heutigen Zeit bedeutet, sich aufs Feld der Politik zu begeben, aber keine Politik zu machen, meine ich damit, dass es nicht darauf ankommt, diese Perspektive nicht darin besteht, so einen Konsens herzustellen im Ausgleich der Interessen, sondern auf dem Feld der Politik dafür zu kämpfen, dass die Räume geöffnet werden, um Selbstorganisation zu ermöglichen und zu erleichtern. Ressourcen aneignen, rechtliche Voraussetzungen schaffen, Privateigentum womöglich abschaffen, zum Beispiel Privateigentum an Grund und Boden. Also die Voraussetzungen schaffen für eine Transformation im Sinne der gesellschaftlichen Selbstorganisation. Das ist was anderes als Politik betreiben. Ist das einigermaßen nachvollziehbar? You are now unmuted. Hallo? Okay, dann würde ich jetzt Jonas annehmen. Ja, ich wollte nochmal nachfragen. Kannst du den Ton kurz ausschalten? Es gibt Widerhall ganz stark. Ja, du hattest ja dargestellt, dass die Alternativen, also insbesondere die rechten Alternativen, derzeit eigentlich hauptsächlich die Neoliberalisierung sozusagen vorantreiben. Gibt es auch Momente sozusagen, wo die erfolgreich sind, also wo sie dann es schaffen, Krisenformationen dann partiell zu bearbeiten und irgendwie einen Zustand von ja, irgendwie Stabilität dann herzustellen, da ist das immer, hat es immer diese Grundtendenz. Also ich frage mich so ein bisschen, ob es ja, ob man das, ob das so allgemein immer so abläuft. Also dann wären sie nicht so erfolgreich, vielleicht in meinem Gedanken so dabei, wenn es halt, wenn es nach kurzer Zeit sozusagen immer zusammenbricht, dann die Alternative, die sie versuchen herzustellen. Ist das klar geworden, die Frage? Ja, habe ich verstanden. Es war auch nicht so klar formuliert von mir, glaube ich. Also, was ich sagen wollte, ist zum einen, also nicht, dass die Rechten einfach den Neoliberalismus fortsetzen, sondern sie stellen ja oft sogar eine Alternative dazu dar, zumindest dem Anspruch nach. Ja, also wenn man so den nationalsozialistischen Flügel der AfD ansieht, die wollen ja den Staat stärken, auch den Sozialstaat stärken unter Ausschluss der sogenannten Nichtdeutschen. Ja, also insofern ist da schon eine Alternative gedacht dazu. Meine These war, sie in der Tendenz haben wir einen Zerstörungsprozess des Staates, beobachten wir den oder läuft der ab? So, wir beobachten ihn, wir stecken mittendrin, er läuft ab. Und die Rechten sind Teil davon. Das schließt überhaupt nicht aus, dass sie durchaus phasenweise in bestimmten Ländern, in bestimmten Situationen erfolgreich in ihrem Sinne sein können, nämlich dass sie sich an der Macht halten und den Ausschluss organisieren, eine Renormierung organisieren, das findet statt. Ja. Da hängt es von den Bedingungen in den verschiedenen Ländern ab. Also das und auch von Dingen, die jetzt nicht, die kann man nicht ableiten. Also der Trump hätte genauso gut gewinnen können. Ja, das war ja überhaupt nicht klar, dass er letztlich verliert. Und dann hätte er noch 4 Jahre seine Politik fortsetzen können und entsprechend die Grundlagen in der Gesellschaft weiter zerstören, im Sinne von, dass hier die Spaltung vorangetrieben wird. Aber die Spaltung jetzt wird vorangetrieben weniger im Sinne von der neoliberalen sozialen Spaltung, die vor allem über die Marktmechanismen lief. Das läuft auch weiter, aber hinzu kommt eine identitäre Spaltung, also eine identitätspolitische Spaltung, die das Ganze nochmal verschärft. Und da würde ich auch nochmal unterscheiden zwischen verschiedenen Ländern. Also ich habe jetzt das Beispiel Russland genannt, wenn man der Putin nimmt, der ist seit über 20 Jahren an der Macht. Ja? Oder Erdogan in der Türkei ist auch schon bald 20 Jahre an der Macht. Ja? Und wird zunehmend autoritärer. Das heißt, dem gelingt es sehr wohl, die Opposition auszuschalten und mit entsprechend brutalen Methoden. Und es ist auch nicht absehbar, wie lange sich das hält oder bis das dann irgendwann in sich zusammenbricht. Und das nur, wo es dann zusammenbricht, ja, oder wo das dann nicht, wo ein Regime wie Putin zum Beispiel nicht mehr funktioniert, also man spricht davon, dass es auch prekär wird, ist damit zu rechnen, dass dann andere Fraktionen an die Macht kommen, andere Fraktionen, die jetzt nicht keine Verbesserung darstellen, sondern auch eine Form von, ich habe es genannt, Bandenherrschaft, Rackets, die sich den Staat aneignen, um ihn auszuplündern. Also auch weiterhin den Staat vielleicht unter demokratischen Vorzeichen an die Macht kommen, aber letztlich auch keine Politik machen, die viel anders ist. Ja. Und da kommt es aber auf die gesellschaftlichen Kräfte an. Also ich sehe jetzt für die kapitalistischen Zentren noch nicht so eine Tendenz. Da würde ich sagen, da sind die Gegenkräfte, die liberaldemokratischen Gegenkräfte und Bewegungen, die jetzt nicht einfach, also wie eben Klimabewegung, feministische Bewegung, antirassistische Bewegung und so, die sind hier noch zu stark, noch, damit sich sowas durchsetzt wie ein Putin-Regime. Ja, also das sind andere Voraussetzungen. Und das heißt, da ist es auch die Frage, wie finden jetzt die Kämpfe statt gegen die Rechten, gegen diese rechten Tendenzen, unter welchen Vorzeichen? Ich denke, tendenziell ist ein die Versuch, die sozialdemokratische Konsenspolitik wiederherzustellen, wie es der Biden jetzt probiert in den USA, prekär. Also ich glaube nicht, dass es funktionieren kann, auf längere Sicht. Und insofern braucht es diese Alternative, die über Staat und Politik hinausweisen. Das war jetzt relativ lang. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht zugequatscht. Sag nochmal, weil dich irgendwas nicht klar wurde. Nee, fand ich hilfreich, die Antwort. Also, was für mich noch eine Frage wäre, ist jetzt sagen, ob auch so eine Form von zunehmender Staatlichkeit als repressive Staatlichkeit, autoritäre Staatlichkeit, ob das auch eine Variante wäre, die entstehen kann aus sowas heraus, also so ein Orwellschen Staat oder was auch immer, ob das eine Möglichkeit ist, die da ist, oder ob das tendenziell dieser Zerfall Richtung Neoliberalismus quasi unaufhaltsam ist. Also ob das dann sozusagen das ist, was, wenn wir nicht uns eben solidarisch, transformativ zusammentun und das was ganz anderes aufbauen, also ob diese autoritären Formen immer Übergangsformen sind oder ob das eben auch der so ein Punkt sein kann, wo sich Geschichte derzeit hinentwickelt oder so. Naja, also mal, wenn man es mal wirklich so dystopisch die Entwicklung fortschreibt, würde ich sagen, läuft die Tendenz in Richtung auf autoritären Staatszerfall. Das heißt, wenn sich, was weiß ich, in einem Land, nehmen wir mal Beispiele, wo es schon sehr viel deutlicher ist, ein Land wie Ukraine meinetwegen, ja, wo dann immer wieder auch Regierungswechsel stattfanden mit der Hoffnung, jetzt gibt es einen neuen demokratischen Aufbruch, und die Leute, die dann dran waren, waren genauso wie die anderen. Die haben genauso ausgeplündert, haben genauso sich bereichert, haben die keine Verbesserung für die Bevölkerung gebracht, sondern höchstens vielleicht noch andere identitätspolitische Angebote. Das heißt, die Tendenz geht in diese Richtung, eines zunehmenden staatlichen Zerfalls zusammen mit autoritären Tendenzen. Ja, also eine Bande, die an der Macht ist, ist autoritär. Die unterdrückt natürlich brutal jede Opposition. In diesem Sinne, das ist aber nochmal was anderes als der Neoliberalismus, sondern es ist eigentlich schon eine Weiterentwicklung des Neoliberalismus. Gepaart mit Identitätspolitik in der Regel. You are now unmuted. Okay. Dann haben wir jetzt noch eine Meldung von Ricardo. Ihr könnt jetzt auch die Folie downloaden. Auf dem Feld der Präsentation ganz links unten ist so ein kleiner Pfeil nach unten. Da könnt ihr draufklicken und euch die Präsentation runterladen. Ricardo. Dankeschön. Hallo Norbert, vielen Dank für deinen Vortrag. Ich bin in Bielefeld im Gewerkschaftslokal der FAU und habe deinem interessiert zugehört und habe im Grunde drei Fragen. Also du hast einmal geschrieben oder beziehungsweise zur ersten Handlungskrise formuliert, der Staat wird zurückgeschnitten. Da wäre meine Frage eher eine Tätigkeitsverschiebung, also in Richtung Forschung und Bildung. Ich würde da gründen mit der kontinuierlich steigenden Staatsquote, also Staatsausgaben und gesetzliche Tätigkeit. Dann zur Handlungskrise 2 die Frage, sind die Aktionen auf die Finanzmarktbanken und Kapitalismus seit vielmehr ein Ausdruck der Handlungsfähigkeit der Staaten, einhergehend auch mit der Frage nach der Internationalisierung des Staates, Beispiel Europäisierung des Nationalstaates. Und schließlich hast du von der Legitimation des Staates gesprochen. Da würde ich auch fragen, woran möchtest du das festmachen? An der Meinung, an der öffentlichen Meinung, würde ich sagen, kann man das nicht unbedingt festmachen. Über Antworten würde ich mich freuen. Dankeschön. Kannst du das nochmal mit der Finanz... Der zweite Punkt mit den Finanzmärkten nochmal kurz sagen, wie du das meinst. Genau, ich bin die Reaktion der Staaten, der US-Regierung unter Obama oder auch der US-Regierung, also Einladung, alles natürlich im Rahmen kapitalistischer Krisenbewegung. Die haben doch gezeigt, zum Beispiel Kurzarbeitergeld in Deutschland als Beispiel genommen, dass der Staat auch im Rahmen kooperativer Krisenbewegung sehr Frage ist, Krisen zu bewältigen, an eben den Simulationskreislauf wieder in den Gang zu halten. Also ich würde sagen, wir haben gerade keine Handlungskrise des Staates, sondern eine Verschiebung der Handlungsart und Weise des Staates. You are now unmuted. Das war jetzt ganz schön zerhackt. Norbert, ist es bei dir angekommen? Ja, ich glaube, ich habe es weitgehend verstanden. Also korrigiere mich, Ricardo, wenn ich da irgendwas jetzt falsch verstanden habe und entsprechend auch falsch drauf antworte. Es waren drei Punkte. Also der erste Punkt war, inwieweit der Staat eigentlich zurückgefahren wird. Und du hast jetzt als Beispiel genannt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass ja auch gerade, dass die Staatsquote eher steigt. Und dass auch im Bereich gerade Forschung und Entwicklung etc. Zunehmend oder sehr viele Investitionen stattfinden. Richtig, genau. Genau, okay. Ja, also das ist sicher auch so ein Paradox, dass der Neoliberalismus also neoliberale Politik zwar angetreten ist, die Staatsquote zurückzufahren, aber das eigentlich gar nicht geschafft hat. Genau. Ja. Das ist aber ein Widerspruch, der darauf hinweist, dass das Ganze sehr ideologisch aufgeladen ist. Das heißt, in einer Gesellschaft, die so eine kapitalistische Stand der kapitalistischen Entwicklung, den wir haben, ist in extremem Maße angewiesen auf allgemeine Funktionen, gerade Wissensfunktionen, Infrastruktur, Kommunikation und so weiter. Ohne das funktioniert das Ganze nicht. Ja, jedenfalls nicht auf Weltmarktniveau. Insofern muss der Staat das tun, wenn er nicht will, dass quasi in seinem Zugriffsbereich die Wirtschaft in die Krise gerät. Insofern war der Neoliberalismus immer schon eine Ideologie. Auch die Staatsverschuldung ist in der neoliberalen Epoche extrem angestiegen gegenüber dem fordistischen Zeitalter. Ja. Insofern immer ideologisch, aber gleichzeitig hat es natürlich eine Verschiebung gegeben zu diesen allgemeinen Funktionen, die vor allem für den Wirtschaftsstandort von Bedeutung sind. Also Joachim Hirsch hat ja vom nationalen Wettbewerbsstaat gesprochen und auch, ich glaube, auch vom Standortstaat, weiß nicht, ob von ihm der Begriff kommt. Das heißt, der Staat macht immer mehr, um den Standort zu sichern. Das kann aber auch sehr punktuell sein. Das heißt, ganze Regionen werden abgehängt, die dann wirtschaftlich uninteressant sind. Ist jetzt in Deutschland nicht ganz so ausgeprägt, ja, gibt's schon auch, aber in anderen Ländern stärker ausgeprägt. Frankreich, Italien zum Beispiel, USA. Das heißt, es ist eigentlich mehr eine Verschiebung. Eine Verschiebung hin und zu diesen Standortfragen und Absicherung der Konkurrenzfähigkeit des Staates. Wogegen die anderen Funktionen der Konsenspolitik auf der Ebene von Interessensausgleich, die sind zurückgefahren worden, ist ganz klar. Also ganze Sozialstaatsfunktionen und da greift dann eben diese Ideologie von wegen der Staat wird dann schon der Markt richtet es. Auch die öffentliche Verwaltung ist in vieler Hinsicht zusammengestrichen worden. Also alles, was eben nicht unmittelbar kompatibel ist mit Verwertung. Und das zeigt sich dann ja auch in Situationen wie jetzt insbesondere der Corona-Krise, wo dann plötzlich die Gesundheitsämter völlig überlastet sind, das öffentliche Gesundheitswesen überlastet ist, weil es gar nicht auf so eine Situation ausgerichtet ist. Also insofern stimmt es, also der Staat hat sich nicht real zurückgezogen, aber er hat sich aus den Funktionen zurückgezogen, die nicht unmittelbar für die ganze Verwertungslogik direkt notwendig sind. Ja. Ja, das ist das eine. Das andere ist Finanzmärkte, ja, oder ob die Intervention in die Finanzmärkte nicht gerade zeigt, dass der Staat handlungsfähig ist. Das war ja, glaube ich, die Frage. Richtig? Genau. Und insbesondere der Aufstieg etwa in Europa der Europäischen Zentralbank zu einem wesentlichen Akteur, einer wesentlichen Institution, zeigt, dass der internationale Staat des Kapitals sehr wohl handlungsfähig ist. Wenn er sagt oder seine Funktion alles notwendig ist, um die Kapitalakkumulation aufrechtzuerhalten, dann zeigt doch, dass wir es mit einem extrem starken unternehmerischen Staat zu tun haben, der sogar bereit ist, eine massive Verschuldung aufzunehmen. Ja, aber mit Handlungskrise meinte ich jetzt eben auch Handlungsoptionen. Und die Handlungsoptionen sind hier im Grunde gar nicht gegeben. Also der Staat muss diese Finanzmarktpolitik fortsetzen, ob er will oder nicht. Wenn die Alternative ist dann tatsächlich Zusammenbruch der wirtschaftlichen Dynamik, entsprechendes Wirtschaftskrise. Das heißt, das ist natürlich immer in Wirtschaftskrisen, kann man sagen, immer ist der Staat gezwungen einzuschreiten, um die Akkumulation in Gang zu halten. Aber in diesem Fall ist es sehr einseitig. Müssten wir jetzt nochmal genauer in die Finanzmarktanalyse gehen oder in die Analyse der, was bedeutet Akkumulation von fiktivem Kapital. Also im Grunde wird immer die Krise immer weiter verschoben. Also es wird ja, wenn an die Finanzmärkte im Zentrum stehen, bedeutet das, dass die Akkumulation so funktioniert, dass zukünftiger Wert in die Gegenwart geholt wird. Also es wird quasi zugegriffen über Finanzmarktpapiere auf zukünftigen Wert und immer mehr. Das ist eine permanente Aufschubpolitik. ja, und wo man auch nachverfolgen kann, was stattfindet. Also dass zum Beispiel die EZB, aber auch die amerikanische Zentralbank immer mehr faule Papiere, also Anleihen, die eigentlich nicht gedeckt sind, in ihren Bilanzen führt und direkt anfängt, die Staaten zu finanzieren. Ja, und das ist eine Politik, die des Aufschubs, die natürlich, wo der Staat handelt, aber wo er letztlich das Krisenpotenzial enorm verstärkt. Das heißt, früher oder später in einer enormen Krise des Geldes, sprich in Inflation, ausdrücken müssen. Und da versagen dann eben diese Möglichkeiten, also die Handlungsmöglichkeiten des Staates. Also die Handlungsmöglichkeiten des Staates beschränken sich zunehmend auf die Geldpolitik. Also da ist er stark, ja. Und wenn aber das Geldmedium nicht mehr tragbar ist, wenn das in die Krise gerät, dann versagt auch diese Handlungsmöglichkeit. Also insofern würde ich das schon in Klammern setzen. Und das nicht so von jetzt betrachten, sondern eher so in der Entwicklung, wie sieht die Krisenbewältigungspolitik oder Krisenverwaltungspolitik aus. Der letzte Punkt, kannst du gerne auch gleich nochmal was zu sagen, um das abzuschließen, den Punkt Legitimationskrise, woran mache ich das fest? Also das mache ich schon fest daran, dass wie der Zuspruch zu Politik und Staat ist. Und da gibt's ja schon seit den 70er, 80er Jahren zunehmende sogenannte Politikverdrossenheit. Der Staat wird kritisiert, die Politik wird kritisiert, größtenteils regressiv, also im Sinne von Personalisierung. Also die sind ja alle korrupt, die sind unfähig, die schachern nur und so weiter. Also das ist natürlich keine Kritik am Staat, die irgendwie emanzipatorisch ist. Aber doch Ausdruck einer Legitimationskrise, wo dem Staat gar nicht mehr zugetraut wird, die Probleme zu lösen. Und es wird dann zurückgeführt auf die Person. Ja? Und gerade in der Corona-Krise hat sich das ja noch verschärft. Also am Anfang, letztes Jahr, war erstmal sogar ein gewisser Aufschwung. Jetzt ist der Staat die Stunde des Staates und der Staat handelt und löst die Krise. Und zunehmend zeigt sich, dass der Staat gar nicht die Möglichkeiten hat. Er hat sich selber quasi auch die Möglichkeiten aus der Hand genommen, da, soweit er sie hatte, auf die Krise zu reagieren. Und das untergräbt natürlich auch die Zustimmung, den Zuspruch zum Staat und zur Politik. Also daran würde ich das schon festmachen. Und das heißt aber nicht, dass nicht andere Formen von Legitimation wiederhergestellt werden können. Also die gibt es. Und zwar eben über identitätspolitische Angebote. Ja, also ist dann eben das andere ist dann diese korrupten Politiker, also es ist gerade regressive Kritik, führt dazu, dass auf andere Weise das Ganze wieder affirmiert wird. Also wenn die Politiker korrupt sind und unfähig sind und überhaupt nur ihre Interessen verfolgen, dann brauche ich eben Politiker, die Interessen des Volkes vertreten, ja, im Sinne von deutsches Volk, französisches Volk oder was auch immer, oder der Weißen in den USA. Und insofern ist das nicht einfach eine Sache, die Krise, die einfach dann weitergeht, sondern auch bestimmte immanente Lösungen, die aber auch nur die entsprechend regressiven Charakter haben. Nach meiner Erinnerung war da noch eine dritte Frage. Oder war das die? Das waren drei Punkte. Aber wenn was fehlt, gerne auch nachhaken. Sonst habe ich jetzt noch Thomas S. Ja, Moment, ich versuche gerade hier ich weiß nicht, kann man mich hören? Weil ich kriege hier die Meldung, dass es nicht klappt. Doch, das klappt. Aha, okay. Also die Kamera kann ich zumindest nicht freigeben. Also ich bleibe dann unsichtbar. Ich hätte noch eine Nachfrage, und zwar zur Legitimationskrise des Staates. Weil du auch gesagt hast, also du hast ein bisschen differenziert, dass es eher das Personal ist als, beziehungsweise ist es nicht eher das Personal, das kritisiert wird, als die Institutionen oder die staatliche Organisation als solche? Und kannst du konkretisieren, welche Gruppen die Legitimation des Staates tatsächlich in Frage stellen? Also, dass wir das sind von anarchistischer Seite her oder auch mal, ja, sofort, aber darüber hinaus, also nicht nur Personal, sondern auch Staat, wer macht das? Deiner Meinung nach? Naja, es kommt auch an, was du unter Staats, in Fragestellen des Staates verstehst. Im Sinne einer emanzipatorischen Kritik, die findet sich natürlich sehr wenig. Also die Vorstellung, es braucht einen Staat, die ist immer noch weit verbreitet. Ja. Und insofern gebe ich dir recht, ist Legitimationskrise des Staates nicht, es ist was anderes als eine Kritik des Staates. Ist diese personalisierende Kritik ist aber sehr weit verbreitet. Also das braucht man sich nur umhören, braucht man nur in die Bildzeitung gucken, ja, Schlagzeilen in der Bildzeitung, wie der Staat wieder versagt hat, wie die Politiker korrupt sind, wie nichts funktioniert in diesem Lande und so. Also es wird natürlich auch immer dann auf, wird dann suggeriert, es könne irgendwie anders gehen, aber ohne konkrete Angebote zu machen oder was zu sagen, wie es anders sein könnte. Es sei denn, dann eben in Form von, wir holen mich ein bisschen Identitätsangeboten, ne? Dass dann gesagt wird, ja, der Staat ist zum Beispiel die typisch rechte Kritik, die auch verbreitet ist, Staat ist okkupiert von diesen grün-links-versifften Eliten, die halt ihre Interessen verfolgen gegen die Mehrheit des Volkes. Ja, und dann muss eben der Staat des Volkes wiederhergestellt werden. Ja, die AfD tritt ja an und auch andere rechte Parteien mit dem Anspruch, die Demokratie zu retten, weil die Demokratie ist ja von den Eliten verraten worden, ja, in dieser Weltsicht. Insofern insofern gibt es da die Alternative, diese Form von der Legitimation des bestehenden Staates, vielleicht sagt man es mal so, und der bestehenden Politik läuft immer darauf hinaus, Alternativen in irgendeiner einer Partei oder einer Person zu suchen, die dann entsprechende Identitätsangebote unterbreitet, die dann oft nach kürzester Zeit natürlich sich da auch erweist als genauso korrupt. Ja? Also Beispiel Österreich, ja, mit der FPÖ. Also, und das geht auch sehr schnell, ja, dass dann die einen, nur kommt am meisten nichts Besseres nach. Ja. In diesem Sinne meine ich die Legitimationskrise des Staates. You are now unmuted. Ja, aber ist das nicht eher eine Kritik an dem Personal? Weil, also ich bin jetzt zum Beispiel auch in der Fridays for Future Bewegung aktiv, als Parents for Future, und was halt schon immer oder sehr stark kommt, ist, der Staat wird nicht aufgegeben als Adressat, die Probleme zu lösen. Also sprich Regierungen, ja, die Handlungsmacht eben haben, wer soll es denn sonst machen? Ja? Also wir üben Druck aus, aber der Akteur bleibt der Staat. Also sprich ein Personal, das möglichst sich durch Wahlen verbessern sollte oder ausgetauscht werden sollte. Aber die Institutionen, ja, sprich Institutionen, seien es Wahlen, seien es Gerichte, ja, Verfassungen, Gesetze, die werden, zumindest nach meiner Wahrnehmung her, unterliegen die keiner Legitimationskrise, sondern eher der Umgang mit ihnen, ja, dass eben korrupt umgegangen wird damit. Und das ist halt das Problem, finde ich, auch für eine emanzipatorische Politik, dass gegen diese, der Gramsci hat gesagt, Kasematten der Ideologie oder so ähnlich, also diese zweiten Schützengräben, die so stark verankert sind in den Köpfen, dass es da unglaublich schwierig ist anzugehen. Also ich habe jetzt keine Lösung dafür, aber scheinbar hast du eine andere Wahrnehmung. Da würde ich dich bitten, vielleicht, also Irre ich mich da oder wie siehst du das? Nee, das sehe ich genauso. Also dass diese zweite Linie, diese Kasematten der Verteidigungslinie des Staates, also dass die ungeheuer schwer zu durchbrechen ist. Also der Glaube, dass es den Staat braucht, einen guten Staat, der gut regiert wird und so weiter, der ist einfach extrem stark verankert, weil er einfach entspricht der kapitalistischen Produktions- und Lebensweise. Also niemand kann sich vorstellen, oder ganz wenige nur können sich vorstellen, das Allgemeine anders zu regeln als in der Form des Staates. Das ist genauso ein Fetisch wie die Warenform oder wie die Arbeit, ja, oder das Geld. Also das ist ungeheuer schwer. Insofern gebe ich dir recht. Es gibt allerdings schon Unterschiede. Also ich glaube, dass gerade in der Linken oder in sozialen Bewegungen die Fixierung auf den Staat am stärksten da ist. Ja, also so diese Hoffnung, der Staat soll es regeln. Da gibt es jetzt gerade wieder eine starke Tendenz zu sagen, also wer soll es denn sonst machen, die Ökokrise, die ökologische Krise oder auch die Corona-Krise, es kann ja nur der Staat. Ja. Dabei hat sich eigentlich gezeigt, wenn man genauer hinguckt, dass sehr viele, also jetzt Corona, sehr viele Initiativen gab der Selbstorganisation, dass der Staat eigentlich vieles eher behindert hat, als zur Lösung beigetragen. Also damit kann man natürlich auch argumentieren, um wenigstens mal ansatzweise diese Verteidigungslinie zu durchbrechen. Das ist die Linke oder soziale Bewegung, die sehr stark auf den Staat fixiert sind. Das halte ich auch für, und zwar im positiven Sinne, zunehmend. Und auf der anderen Seite ist die sagen wir mal so die verbreitete Meinung, was man so den gesunden Menschenverstand nennt, wie man ihn in der Bildzeitung findet, da ist zum Teil so eine Staatsverdrossenheit, die sich gar nicht drum kümmert, was jetzt an die Stelle treten könnte. Also eher so, es ist eh alles scheiße. Und egal, wer drankommt, es ist eh alles scheiße. Natürlich ist das eine Personalisierung, aber es ist nicht eine Kritik am Personal, sondern es ist eine Kritik, da wird schon gesagt, das ganze System ist so korrupt, ja, und so durchsetzt mit Interessen und so, da kann man eigentlich gar nichts dran machen. Das ist eh alles scheiße. Also so läuft diese Kritik. Das ist was anderes als eine Kritik am Personal, wo ich sage, nee, ich muss das Personal austauschen, weil die sind schlecht, ich will demnächst die andere Regierung oder andere Partei. Das ist schon ein Unterschied. Ja. Und dann gibt es eben noch das führt dahin, die Rechten, die dann sagen, ja, die Systemparteien, das System ist kaputt, sagen die ja auch, ganz klar, der Staat dieses Systems ist kaputt, wir brauchen einen anderen Staat. Ja, natürlich ist dann der andere Staat, der Volksstaat, der völkische Staat, der schwebt ihnen vor. Und da gibt es verschiedene Formen, wie diese Delegitimationskrise sich äußert. Ja, und wie brechen wir jetzt das? Um ein Beispiel zu sagen, ich habe ja auch Philosophie studiert, also ich stimme dir zu, ja, aber wenn es kommen keine oder kaum, ja, also marginal, vielleicht kann Peter Seifert da was dazu sagen, weil der ja auch an der Uni gelehrt hat, es gibt kaum alternative Vorschläge, also weil der Anarchismus auch so ausgespart wird mit seinen verschiedenen Möglichkeiten da der anderen Organisation. Also die Möglichkeiten, etwas anderes zu hören, sind marginalst. Also selbst wenn du willst, ja, also ich bin ja in meinen 40ern und erst sehr spät zum Anarchismus gekommen, auch weil es tatsächlich im öffentlichen Raum nicht viele Sendemasten gibt, die jetzt andere Lösungsmöglichkeiten irgendwie präsentieren würden. Ja? Also wenn du nicht in einer bestimmten Blase bist oder durch Zufall reingerätst, also selbst an der Universität mit in einem philosophischen Institut wirst du kaum etwas über Anarchismus hören. Und deswegen, ja, finde ich schwierig. Und wenn da jetzt noch Vorschläge kämen, die da gute Sachen hätten, wäre ich da dankbar. Vielleicht gibt es ja Beiträge von anderen Diskussionsteilnehmenden. You are now unmuted. Also auf jeden Fall auf dieser Konferenz noch wird es ja noch einige Beiträge zu dem Thema geben. Also mit Simon, der was zu Kommunismus erzählt oder das allgemein das Thema Commons als Alternative zu Markt und Staat. Das sind ja alles Themen, die schon auch mehr relevant sind heute. Also es gibt ja schon vieles und das wird ja auch zumindest mehr rezipiert mittlerweile. Aber es wird nicht mehr klassisch Anarchismus genannt in der Regel, sondern man versucht neue Begriffe, neue Formen zu finden, die nicht abgenutzt sind irgendwie und sich auch breiter lesen lassen. Genau hier, was auch gerade im Chat vorgeschlagen wurde, Gabriele Winker, solidarische Care-Ökonomie oder eben genau, Ekameni, Kommunismus und all diese Begriffe. Ja, das finde ich auch super. Also ich lerne ja auch langsam immer mehr diese Vorschläge kennen, ja. Nur das geschieht ja auch wie diese Konferenz auch innerhalb einer Blase. Also ich habe jetzt auch über einen Kontakt von dieser Konferenz überhaupt erfahren. Also die Möglichkeiten auch zu erfahren, dass es diese Tagung hier gibt, ist sehr limitiert jetzt, ja. Also ich lese jetzt nicht in der Zeit oder in der Süddeutschen oder im Standard oder in der Neuen Zürcher, dass es diese Konferenz gibt, ja. Und insofern finde ich schwierig und glaube, wir brauchen da auch ein Konzept. Also die weil Anarchismus war ja auch mal eine Arbeiterbewegung. Arbeiterinnenbewegung, Arbeiterbewegung, ja. Und ja, es gibt jetzt natürlich anarchistische Gewerkschaften. Ja, wie viele Mitglieder haben die? Ja? Wenn ich mich an eine andere Gewerkschaft mache, also wir haben auch versucht, so eine Tagung zu organisieren, da kommt keine Antwort. Also es ist schwierig, wenn du Leute nicht persönlich kennst und die Ressourcen, also von uns sind dann auch begrenzt. Ja? Also insofern finde ich das nach wie vor eine schwierige Geschichte. Also, dass es Vorschläge gibt, auch in dieser Tagung, das ist überhaupt kein Zweifel und es ist super, dass es die gibt und ganz toll. Nur, wie kriegen wir weitere Kreise, also auch zu Arbeiterinnen und Arbeitern? Das ist in gewerkschaftliche Kreise, auch in die Ökologiebewegung, ist echt schwierig, weil der Staat als, also wie gesagt, diese zweite Verteidigungslinie halt unglaublich stark ist. Deswegen ist das für mich tatsächlich noch eine offene Frage. You are now unmuted. Ich denke, dass die uns noch gemeinsam beschäftigen wird, auch jetzt in den weiteren Veranstaltungen. Gibt es denn jetzt noch von anderen Personen weitere Anmerkungen oder Fragen, um da jetzt noch vielleicht noch ein bisschen mehr Breite reinzubekommen? Also, will mich nicht vordrängen, aber wenn sonst niemand was sagen möchte, vielleicht noch kurz einen Kommentar dazu. Stefan, ist das in Ordnung? Ja, klar. Klar, wenn erstmal jetzt nichts kommt, dann gerne. Ja, also möchte das auch nochmal stark machen, was schon gesagt wurde. Zu den Begriffen, also das so die ganze Debatte um Commons zum Beispiel in verschiedener Form ist ja sehr, sehr breit, auch international, ne? Sehr, sehr stark verbreitet und auch die Frage der Care-Tätigkeiten, die in den feministischen und Queer-Bewegungen überhaupt die in Lateinamerika zum Beispiel sehr stark sind, also es gibt sehr wir dürfen vielleicht nicht nur auf Deutschland, oder sollten nicht nur auf Deutschland gucken, so nicht dürfen, wir sollten das nicht tun, sondern es geht ja um eine globale oder transnationale Perspektive. Und da ist dieses Bewusstsein, dass da einfach Selbstorganisation ganz wichtig ist, das ist schon stark verbreitet. wird natürlich alle auch oft gepaart mit Staat, dass man es quasi als Ergänzung sieht zu Staat und Markt, statt als eine Alternative. Ich denke, da ist es wichtig, auch anzuknüpfen, um zu zeigen, dass das eben etwas ist, was also das aufzubrechen, dieses Bewusstsein, ne? Also dass das Selbstorganisation als Ergänzung verstanden wird und nicht als etwas Eigenständiges. Da denke ich auch, wie schon gesagt wurde, die alten Begriffe Anarchismus, Kommunismus, Sozialismus und so, die greifen da nicht mehr, sondern es geht letztlich darum, also wir haben andere Begriffe und viele Begriffe sind ja auch verschlissen und verbraucht. Also mit dem Begriff des Anarchismus holt man tatsächlich kaum noch jemand hinterm Ofen hervor. Und wogegen diese Commons-Diskussion wirklich um sich greift, ja. You are now unmuted. Wenn jetzt gerade nichts mehr ist, dann würde ich jetzt aus Moderationssicht eine Frage stellen. Aber ich schaue mal noch, kommt da noch was? Da kommt noch was von Anne. Gehört Handlungskrise des Staates zu den Ursachen von Krieg? Uff. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Also das mir jetzt die Frage so ist mir jetzt zu unspezifisch, aber das ist wahrscheinlich, weil jetzt ja auch nur so dieser kurze Stichwort kam. Vielleicht magst du das nochmal genauer sagen, Anne? Oder ich versuch's mal und du sagst dann, wenn es nicht gepasst hat. Anne ist nur zuhörend zugeschaltet, deswegen. Ah, die sind zuhörend zugeschaltet, okay, alles klar. Ja, also in dieser Allgemeinheit würde ich das nicht sagen. Also Handlungskrise des Staates habe ich jetzt hier in einer ganz spezifischen Form, also historisch spezifischen Form auch beschrieben oder skizziert. Ja, und da ging es ja darum, dass quasi dieser Aussatz die Grundlage dafür wegfällt, zunehmend, also die Konsenspolitik herzustellen, mit immer Konsens herzustellen wird immer schwieriger, auf politischer Ebene. Und die ganzen Folgen der Externalisierung schlagen zurück. Also das waren so die Hauptargumente, sind so die strukturellen Ursachen, wo Politik sich zunehmend den existenziellen Fragen, die sich der Gesellschaft stellen, nicht mehr keine Antworten mehr darauf hat und deswegen in die Legitimationskrise auch gerät. Krieg kann es unter verschiedensten Bedingungen geben. Also es gab die Kriege, zum Beispiel die Kriege, die ich als Beispiel genannt habe, in den Nullerjahren vor allem, Interventionen in Irak, in Afghanistan. Das waren ja Kriege, die den Anspruch nach dazu dienen sollten, die Handlungsfähigkeit der westlichen Staaten zu beweisen, aber genau das Gegenteil dabei rausgekommen ist. Gleichzeitig sind Kriege sicherlich, insofern sind wir vielleicht doch wieder bei dieser Handlungskrise, ein Element des Staatszerfalls, den ich von der Tendenz her sehen würde. Also wir sehen überall da, wo die Staaten nicht mehr in der Lage sind, auch nur annähernd Kohäsion herzustellen, auch durch die autoritäre Maßnahmen Kohäsion herzustellen, zerfallen Länder in Bürgerkrieg. Ja, also Syrien ist da ja ein dramatisches und grausames Beispiel dafür. Libyen, es gibt eine ganze Reihe von Ländern, wo genau das stattgefunden hat, wo gerade durch Protestbewegungen, die autoritären Regime zum Teil erstmal aufgebrochen haben und dann der Rückschlag der autoritären Regime dazu geführt hat, dass die Länder in brutalen Kriegen zerfallen. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten oder auch wenn man Beispiel Russland nimmt, Kriege dienen ja oft auch dazu, um nochmal die Handlungsfähigkeit des Regimes zu beweisen. Insofern gibt es auch wieder einen Zusammenhang. Ja, also die Aneignung der Krim zum Beispiel vor 6 oder 7 Jahren, wann das war, durch Putin, durch das Putin-Regime, hatte ja ganz klar auch die Absicht, hier quasi nochmal zu mobilisieren, so eine nationalistische Begeisterung für das Regime. Also insofern auch wieder Konsens herstellen durch Krieg. Also es ist durchaus eine Option, ja. Mhm. You are now unmuted. Okay, wenn jetzt Anne tippt gerade. Ah, danke schön. Dann würde ich jetzt aus der Moderation heraus eine Frage stellen an dich, Norbert, dich ein bisschen herauslocken. Und zwar am Schluss hast du so eine ganz grobe Perspektive aufgemacht mit die Politik nutzen, um mit der Politik sozusagen, also habe ich es verstanden, staatliche Funktionen zurückzudrängen und Ressourcen in Richtung Selbstorganisationsbewegungen, sozialen Bewegungen und so weiter zu bringen. Da liegt dann aber nicht ein Widerspruch drin. Denn um in der Politik erfolgreich zu sein, also auch zum Beispiel Ressourcen frei zu machen für Bewegungen, die wir dann nutzen können für andere Ziele, auch da liegt ja schon ein Widerspruch drin, braucht es natürlich ein sich einlassen auf die politische Logik, Gründung von Parteien oder in bestehende Parteien reingehen und so weiter, wie wir es jetzt zum Beispiel mit der Klimagerechtigkeitsbewegung sehen. Stärkst du nicht letztlich dann doch das Element, was es zu überwinden gilt? You are now muted. Also zunächst mal gebe ich dir recht, es ist ein Widerspruch, aber einer, der in der Logik der Sache liegt. Also das Allgemeine ist, das gesellschaftliche Allgemeine ist heute in dieser Gesellschaft wird rentiert durch den Staat. Der Staat stellt den Rahmen, verwaltet jede Menge Ressourcen, sichert den rechtlichen Rahmen ab, sichert das Privateigentum ab und so weiter. Also insofern ist dieses Feld, ist das Allgemeine ist besetzt. Und wenn wir uns eine Transformationsbewegung denken, die sich die Gesellschaft in Richtung einer Selbstorganisation verändern will, dann muss sie irgendwie auf dieses Feld gehen. Ja, also sie kann nicht einfach sagen, wir ziehen uns zurück und lassen dieses Feld einfach Feld sein. Ja, das Allgemeine lassen wir Allgemeine sein und bauen unsere eigene Allgemeinheit auf. Es ist ein Widerspruch, weil der sich aber aus der Sache ergibt. Weil alles andere, das wäre jetzt meine These, also ein Rückzug vom Feld der Politik führt dazu zu einer Marginalisierung von Bewegungen und es sind letztlich nur Nischen, die dann da überhaupt besetzt werden können. Andererseits bedeutet auf dem Feld der Politik aktiv werden, das habe ich jetzt ja sehr verkürzt gesagt, nicht zwangsläufig oder nicht primär, würde ich sagen, in die Parteien hineingehen und in die Parlamente und so weiter, sondern es auf dem Feld der Politik Forderungen erheben, und das kann verschiedene Formen annehmen. Das kann die Form annehmen von starken Bewegungen, die Druck machen, ja, wie meinetwegen in Berlin gestern kam das in dieser Podiumsdiskussion auch als Beispiel, dass der Mietendeckel in Berlin nur zustande kam, weil eben Druck aufgebaut wurde von den Mieterbewegungen, Mieterinnenbewegungen und anderen Bewegungen in der Stadt. Ja, also das ist eigentlich ein Beispiel dafür, wobei der Mietendeckel jetzt kein Aufbrechen der kapitalistischen Logik darstellt, sondern einfach wirklich nur eine ganz klassische regulatorische Beschränkung, die richtig ist und von Vorteil ist, aber eben auch kein Aufbrechen. Nur könnten wir uns umgekehrt aber auch andererseits eben auch genauso vorstellen, dass Bewegungen Druck aufbauen, um zum Beispiel Grund und Boden zu kommunalisieren, um die Möglichkeiten für solidarische Land im Sinne der kleinen Initiativen, Kooperativen im größeren Stil, landwirtschaftlichen Kooperativen, die Möglichkeiten zu erweitern. Dazu braucht es Grund und Boden, dazu braucht es rechtliche Rahmenbedingungen. Also dafür muss gekämpft werden. Und das muss auf dem Feld der Politik erkämpft werden. Da sehe ich sicherlich zunächst mal die Bewegung als wesentliches Element, die den Druck aufbauen. Ich denke aber auch, dass es gibt natürlich auch in der Politik, in den Institutionen eine ganze Reihe von Leuten, die durchaus in so einer Situation zum Bündnispartner werden können und Sachen durchsetzen oder Sachen ermöglichen, wenn der entsprechende Druck der Bewegung da ist. Oder es gibt durchaus auch die Möglichkeiten, zumindest auf kommunaler Ebene oder auf anderen Ebenen, vorübergehend in Parlamente zu gehen oder Bewegungen erzeugen von sich aus ja oft die Tendenz, in Parlamente zu gehen, was dann dazu in der Regel dazu führt, dass sie aufgesaugt werden. Ja, wir haben die Podemos in Spanien oder Syriza in Griechenland, wo das passiert ist. Aber wenn die Tendenz wenn es starke Bewegungen gibt, die fortexistieren und die Forderungen erheben, die aus der Logik der Politik herausführen, muss das nicht so sein. Ja, also da sehe ich schon auch, es ist einfach eine Frage der historischen Situation, mit welcher Perspektive treten Bewegungen an? Treten sie an, um quasi die Macht an die Parteien zu übergeben, oder treten sie an in dem Bewusstsein, wir wollen die Selbstorganisation, aber wir brauchen auch irgendwie auf der politischen Ebene Vertretungen, die da oder zumindest vorübergehend irgendwelche Vertretungen, die da diese Forderung mit durchsetzen. Das würde ich jetzt nicht, ich sehe da verschiedenste Optionen, das würde ich dann eher auch pragmatisch sehen. Ja, aber die Tendenz ist sicher, die Bewegung, die auf Selbstorganisation zielt, die muss stark sein, die muss eine klare Perspektive haben. Und von diesem Standpunkt aus ist Verschiedenes denkbar. Aber auf dem Feld der Politik muss auch gekämpft werden. Also ich wende mich dagegen den Rückzug aus dem Feld der Politik, der sehr verbreitet ist, gerade auch in Commons-Bewegungen. You are now unmuted. Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Wir laufen jetzt auch schon Richtung 12 Uhr zu. Wir müssen es auch nicht komplett ausschöpfen. Ja, Norbert, wenn du jetzt noch was sagen möchtest, wenn du noch einen Impuls hast, mach das gerne, greif das gerne auf. Na, ich habe jetzt lang genug geredet. Muss nicht noch machen. Das bedanke ich mich fürs Zuhören und wir sehen uns dann ja vielleicht nach, oder man sieht sich ja hier nicht, aber hört sich vielleicht in den Diskussionen nachher noch. Ja, genau. Da würde ich jetzt auch noch gerne darauf hinweisen. Norbert, erstmal dir vielen Dank für deinen Beitrag. Auch gerade das letzte aufgreifend würde ich sagen, dass eben genau so eine kritische Perspektive auf den Staat ja vielleicht auch genau die Voraussetzung ist, um sich dann auch im Staat, in der Politik bewegen zu können und nicht Illusionen aufzusitzen. Insofern ist diese Tagung eben vielleicht auch für die Bewegungen sehr wichtig, die Staatskritik. Und da würde ich jetzt gerne noch einen weiteren Hinweis geben, wie es weitergeht. Um 13.30 Uhr ist Hannah Poddick dran mit dem Thema From Democracy to Freedom im Tagungsraum 1. Da gibt es dann keine parallele Veranstaltung. Und heute Nachmittag gibt es eine parallele Veranstaltung. Jonathan Eibisch zur Föderation autonomer und dezentraler Kommunen aus anarchistischer Perspektive und Simon Sotolütti in Tagungsraum 2 zum Konzept des Kommunismus von Commons. Und da wird es dann auch detaillierter genau um die Sachen, die so ganz kurz angetippt wurden, gehen und um die Diskussion, die uns insgesamt, glaube ich, noch sehr lange beschäftigen wird. Ja, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben, die da waren, zugehört haben. Und jetzt gibt es noch eine Nachklappfrage. Wie verhindert man bei einer Transformation des Staates historische Niederlagen, wie das Programm der Sozialdemokratie? Also, wie sichert man Erfolge ab? Das ist natürlich auch eine wichtige Frage von Transformation. Möchtest du das? Ja, das war eine Frage aus dem Chat an mich, oder? Ja. War das dann? Kannst du noch mal wiederholen? Ich war jetzt gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich nicht mehr damit geredet hatte. Ich sage sie noch mal. Wie verhindert man bei einer Transformation des Staates historische Niederlagen, wie das Programm der Sozialdemokratie? Oder vielleicht wie die Rolle der Sozialdemokratie zeigt? Historisch. Uff, das ist eine große Frage. Ja. Gibt es da kein Rezept. Das eine ist auf jeden Fall eine klare Perspektive der Selbstorganisation, also dass das im Zentrum steht, eine Bewegung, die sich das zum Ziel macht, ist vor Niederlagen nicht gefeit. Das ist keine Bewegung, aber zumindest hat sie Abwehrkräfte gegen die Vereinnahmung. Dann erstmal grundsätzlich, dann ist überhaupt auch die, glaube ich, historisch die Tendenz der Vereinnahmung insofern weniger stark gegeben, wenn wir davon ausgehen, dass der Staat zunehmend, das ist natürlich eine Analyse, über die kann man streiten, aber ich sehe tatsächlich auch so eine Tendenz zum Staatszerfall. Also Konzentration höchstens auf wenige Zentren, wo die kapitalistische Logik aufrechterhalten wird, zunehmende Marginalisierung, Ausgrenzung. Also es verändert sich auch das Verhältnis von Staat zu Großteil Masse der Bevölkerung. Insofern ist die Integrationskraft des Staates, die nur noch auf Gewalt beruht, vielleicht noch meistens auch ergänzt durch Bandengewalt, die wir in großen Teilen der Welt sehen, die hat einen anderen Charakter als eine Integration, die in der sozialdemokratischen Ära stattfand oder zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wo ja die Integration tatsächlich auch bedeutet hat, die Interessen der Lohnarbeitenden werden im System der kapitalistischen Produktionsweise in irgendeiner Weise berücksichtigt. Also es gibt eine reale Verbesserung, und zwar kontinuierlich mit einer Perspektive. Und diese Perspektive sehe ich nicht mehr. Das verhindert nicht Integration, ja, gerade über Identitätspolitik. Aber es macht es schwieriger oder verändert auch die Rahmenbedingungen. Deswegen halte ich es auch für notwendig, dass eine Bewegung, die auf Selbstorganisation zielt, immer auch thematisiert die spezifische historische Situation, also diese Analyse der historischen Situation halte ich für wichtig, um deutlich zu machen, wohin führt eigentlich das Ganze, also was gibt es eigentlich für Perspektiven, weil wir sind in einer Situation einer fundamentalen Krise der kapitalistischen Gesellschaft, damit meine ich eben nicht nur ökonomisch, keinesfalls, sondern eben auch politisch, ökologisch und von der sozialen Kohäsion. Und das muss, insofern drängt es in Richtung Selbstorganisation als letztlich einzige Perspektive. Natürlich ist das, aber gleichzeitig ist das im Bewusstsein in keiner, also überhaupt nicht verankert. Ja. Und da sind, glaube ich, die Kämpfe zu führen, um das Bewusstsein an dieser Stelle, dass die Selbstorganisation nicht irgendeine luftige Utopie ist, sondern eigentlich die einzige Perspektive, die es ermöglicht, solidarisch und friedlich zusammenzuleben und auch die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten. Das muss ankommen, ja, und das, denke ich, muss auch stark gemacht werden in der Debatte. You are now unmuted. Ja, vielen Dank auch nochmal für diese Letzte Antwort. Ich will nicht schließen, ohne noch auf das Podium heute Abend hinzuweisen. Da werden nämlich genau diese Fragen auch diskutiert werden, denke ich. Titel ist Die Rolle von Staat, Politik und Demokratie auf dem Weg in die herrschaftsfreie Gesellschaft mit Hanna Poddich, Friederike Habermann und Anne Engelhardt. Dann für jetzt würde ich gerne schließen. Nochmal vielen Dank an dich, Norbert, und an alle, die da waren. Und wir hören uns, muss man jetzt mal sagen. Tschüss. Tschüss, Dankeschön.